B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Matthias Fink und einem Aufregerthema aus Brüssel, einem nachdenklichen Blick auf den Balkan und einem Besuch im schwer krisengebeutelten Spanien. Europäische Union ist ein politisches Reizwort, mit dem sich gut Stimmung machen lässt. Beamte ist auch so ein Begriff, mit dem man beim Publikum leicht Punkte machen kann. Und wenn es dann noch um Beamte der Europäischen Union und deren Gehälter geht, dann sind den Vorurteilen eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Dabei ist alles vertraglich geregelt. Danach müssten die Gehälter der EU-Beamten jetzt um 3,7% steigen. Nein, sagt der EU-Ministerrat, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, in Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrise muss gespart werden. Deshalb dürfen die Einkommen der Beamten nur um 1,85% steigen. Und weil das nur die Hälfte dessen ist, was ihnen eigentlich zusteht, klagt die EU-Kommission nun vor dem Europäischen Gerichtshof. Martin Bohne. Die fast 50.000 EU-Beamten bekommen seit Januar 1,8% mehr Gehalt. Das ist ihnen aber nicht genug. Eigentlich würde ihnen nämlich eine Erhöhung um 3,7% zustehen. Dieser Wert ergibt sich aus einer Formel zur jährlichen Gehaltsanpassung für Europabeamte, die vor 5 Jahren beschlossen worden ist. Diese Formel richtet sich nach der Entwicklung der Beamtenbesoldung in 8 ausgewählten EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, und nach der Kaufkraft in Brüssel. Das klingt transparent und gerecht, vielen nationalen Regierungen erschienen aber 3,7% in Zeiten der Wirtschaftskrise als absolut unangemessen. Schließlich müssen die Staatsdiener, zum Beispiel in Lettland, derzeit mit einer 20-prozentigen Kürzung ihrer Bezüge leben. Und so kappte der EU-Ministerrat die Erhöhung im Dezember kurzerhand auf die Hälfte. Die EU-Kommission will das nicht hinnehmen. Das Gremium beschloss, beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Entscheidung der Mitgliedstaaten einzureichen. Kommissionspräsident Barroso hatte sich schon im Dezember hinter seine Beamten gestellt. This is a regulation adopted by the council, so it's a legal text and we have to respect the law. Die Verordnung zu den Beamtengehältern wurde schließlich vom Ministerrat beschlossen, das ist also Gesetz und wir müssen das Gesetz respektieren. Die Kommission mag sich juristisch auf sicherem Terrain wähnen, aber auch in Brüssel weiß man natürlich, dass es sich bei diesem Thema um vermintes Gelände handelt. EU- und Beamtenprivilegien, das sind Reizworte, die in vielen EU-Staaten und gerade auch in Deutschland immer wieder zu aufgeregten Debatten in der Öffentlichkeit führen. Stoppt die Gier der EU-Beamten, so titelte die Bild-Zeitung. Und die Brüsseler Gehaltstabelle zeigt auch tatsächlich stolze Werte. Das Einstiegsgehalt in der untersten Stufe liegt bei 2.600 Euro im Monat. Ein Akademiker verdient 4.200 Euro aufwärts und ein Referatsleiter kommt auf 9.000 Euro. Spitzenbeamte bekommen sogar bis zu 18.000 Euro im Monat. Dazu kommen noch eine Auslandszulage für Nicht-Belgier in Höhe von 16% und diverse Familienzuschläge. Allerdings, auch EU-Beamte zahlen Steuern und nicht zu knapp. Ab einem Grundgehalt von ca. 7.000 Euro fließen 45% wieder zurück in die EU-Kasse. Und im Unterschied zu deutschen Beamten müssen die EU-Kollegen auch 10% an die Pensionskasse abführen. Der Generalsekretär der EU-Beamtengewerkschaft, Günter Lorenz, meint daher, dass man mit solchen Gehältern kaum noch eine Spitzenkraft nach Brüssel locken kann. Sie kommen dann her, lassen sich die Gehälter nennen und sagen dann, nee, dafür möchte ich meine Familie nicht nach Brüssel umziehen. Und dafür kann ich mir es nicht erlauben, dass meine Frau oder mein Mann ihren Job verliert und zunächst keinen neuen hier findet. Und in der Tat, im Vergleich zu den Bezügen, die in anderen internationalen Organisationen oder die an deutsche Diplomaten in Brüssel gezahlt werden, liegt die EU nur im Mittelfeld. Streit ums Geld für EU-Beamte. Martin Bohne berichtete aus Brüssel. Wenn Serbiens Präsident Boris Tadic Weihnachten in einem Kloster im Kosovo feiert, dann ist das natürlich keine rein christlich-friedliche Pilgerfahrt in ein serbisch-orthodoxes Kloster aus dem 14. Jahrhundert, sondern vielmehr noch eine politische Demonstration, die eine Botschaft aussendet: Das Kosovo ist Serbien. So geschehen am Mittwoch, dem orthodoxen Weihnachtstag. Wenn dann einen Tag später Kroatiens Präsident Stipe Mesic zu einem offiziellen Staatsbesuch in Kosovos Hauptstadt Pristina auftritt, zeigt dies, wie zerrüttet der Balkan 15 Jahre nach Kriegsende immer noch ist. Nicht nur das Verhältnis Serbien-Kroatien, die sich gegenseitig vor dem Internationalen Gerichtshof verklagen, auch die anderen Staaten sind heillos in Grenzkonflikte verstrickt, streiten sich um Souveränitätsfragen und dabei wollen sie alle in die Europäische Union. Andreas Meyer-Feist. Sie wollen Frieden, politische Stabilität und Wohlstand. Die Menschen in den Staaten der einstigen jugoslawischen Föderation, 15 Jahre nach dem letzten Balkankrieg. Gesundheit und Arbeit sind wichtig. Wir wollen nicht mehr nur zuschauen, wie gut die anderen Europäer leben. Wir wollen endlich anfangen, selbst gut zu leben. Wie dieser Taxifahrer in Sarajevo denken viele, und sie halten wenig von ihren Regierungen, die es nicht schaffen, mit dem blutigen Erbe der Vergangenheit fertig zu werden, kritisiert der bosnische Politikwissenschaftler Vlado Acinovic. Wir haben heute dieselbe Politik mit anderen Personen. Wir haben die gleiche Konfliktdynamik wie vor 15 Jahren und zu allem Überfluss die gleiche zögerliche Haltung des Auslands zu unseren Problemen. Der Westbalkan ist gefährlich geblieben und heute kann niemand mehr das Pulverfass übersehen. Und welche Explosionen daraus entstehen können. Die heute selbstständigen Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien überziehen sich mit Klagen vor dem Internationalen Gerichtshof. Sie verstricken sich heillos in Grenzkonflikte und Souveränitätsfragen. Dabei wollen sie samt und sonders in die Europäische Union. Politische Kleinkriege und juristische Finessen gefährden das gemeinsame Ziel. Die Kriegsfolgen wirken nach, weil Nationalismus, Misstrauen und die Angst vor gegenseitigen Reparationsforderungen die Aussöhnung verhindert. Höhepunkt: die Klage Serbiens gegen Kroatien vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Kriegsverbrechen. Das ist wirklich eines der größten Verfahren, kündigte Serbiens Außenminister Vuk Jeremic an. Kein Zweifel, Serbien ist der Führer in der Region. Kein Problem kann ohne Serbien gelöst werden. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ist sehr groß. Dabei steht Serbien mit dem Rücken zur Wand. Die ganze Aktion ist nur dazu da, um Kroatien zu zwingen, die eigene Reparationsklage gegen Serbien fallen zu lassen. Die nationale Politik, besser angreifen als nachgeben, behindert die längst überfällige Annäherung der beiden einstigen Kriegsparteien. Stattdessen müsse endlich über einen echten Versöhnungsprozess nachgedacht werden, anstatt immer nur auf die Schuld der anderen hinzuweisen. Das fordert auch der österreichische Balkanexperte und Diplomat Erhard Buseck mit Blick auf die EU-Beitrittswünsche. Man muss hier klar machen, wenn ihr nicht bestimmte Dinge durchführt, dann habt ihr keine wie immer gehörteten Chancen. Und diese Lektion muss schlicht und einfach gelernt werden. Das war bislang ein relativ erfolgreiches Konzept, selbst bei Serbien. Hat letztlich die Positionierung in Richtung auf die EU dazu geführt, dass eine halbwegs erträgliche Regierung zustande gekommen ist. Nicht nur die Klagen vor dem Internationalen Gerichtshof behindern wirtschaftlichen Fortschritt und gutnachbarschaftliche Beziehungen. Serbien weigert sich nach wie vor, die Unabhängigkeit der ehemaligen albanischen Provinz Kosovo zu akzeptieren. Streit um die Anerkennung der ehemaligen Südprovinz belastet auch die Beziehungen zu Montenegro. Auch Mazedonien will sich der selbst erklärten Vormachtstellung Serbiens auf dem Balkan nicht unterordnen. Und nicht zuletzt, ein 20 Jahre alter Grenzstreit zwischen Kroatien und Slowenien ist noch immer ungelöst und behindert die EU-Integration. Für Bosniens Präsidenten Boris Tadic gibt es nur ein Rezept gegen sture Konfrontation: Horizonterweiterung. Eine Generation, die isoliert gelebt hat, ohne die Chance, über den Tellerrand zu sehen, hat auch kein Motiv, etwas anders zu machen als bisher. Veränderungen sind manchmal schmerzhaft, aber nur die führen zu einem besseren Leben für alle Generationen, auch für die, die erst noch kommen. Balkankenner Erhard Buseck hofft auf diese neue Generation, die abschließt mit den Konflikten der Vergangenheit. Nicht heute, nicht morgen, aber es ist hier ganz entschieden notwendig, weil ich glaube, dass sich die Europäische Union hier ein bisschen zu wenig angestrengt hat. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Meinungsbildung innerhalb der Europäischen Union äußerst schwierig ist. Ich glaube, dass genau diese Frage zusammenführt. Der Balkan bleibt eine Unruhezone. Andreas Meyer-Feist über das tief zerrüttete Südosteuropa. Spanien ist seit dem Jahreswechsel die Führungsmacht der Europäischen Union. Das heißt eigentlich nur zur Hälfte, denn neuerdings gibt es ja noch den ständigen Ratspräsidenten Herman Van Rompuy. Aber die Teilung der Ratspräsidentschaft mit dem Mann in Brüssel ist sicher nicht das größte Problem, mit dem Spaniens Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero zu kämpfen hat. Das Traumziel deutscher Urlaubsvölkerschaften ächzt unter einer geradezu explodierenden Arbeitslosigkeit, einer gigantischen Neuverschuldung des Staates, einer immer schärferen sozialen Krise im Lande und nirgendwo eine politische Kraft, die einen Ausweg weiß. Daniel Sulzmann. Queremos expresaros los mejores deseos para el año nuevo, que esperamos lleno de felicidad para cada uno de vosotros. Wir wollen Ihnen die besten Wünsche für das nächste Jahr aussprechen, das voll von Glück für jeden von Ihnen sein soll und für Ihre Familien. Es soll ein friedliches, einträchtiges Jahr werden, mit wirtschaftlicher Erholung und mehr Arbeitsplätzen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Guten Abend. De todo corazón. Buenas noches. Der ältere, freundliche Herr, ruhig in einem eleganten Sessel sitzend, der da im Fernsehen seine guten Wünsche übermittelt, ist der spanische König Juan Carlos bei seiner Weihnachtsansprache. Und was er seinen Mitbürgern an Heiligabend 2009 gewünscht hat, ist genau das, was Spanien im Moment fehlt. Wirtschaftliche Erholung und Arbeitsplätze. Fast 4 Millionen Menschen waren im Dezember in Spanien arbeitslos gemeldet. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2009 noch einmal um fast 800.000 Menschen gestiegen. Noch nie waren so viele Menschen in Spanien ohne Arbeit. Kein Wunder, wenn der spanische Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero immer wieder gebetsmühlenartig verkündet, der Kampf um die Arbeitsplätze sei seine einzige Sorge. Estoy solo concentrado con toda mi fuerza, mi energía y mis ganas. Mit meiner ganzen Kraft, Energie und Hinwendung konzentriere ich mich darauf, das landwirtschaftlich voranzubringen, damit wir die Krise hinter uns lassen können und endlich wieder Arbeitsplätze schaffen. Das ist meine einzige Sorge, meine einzige Beschäftigung. Alles andere ist im Moment weniger wichtig und kein Thema. In este momento menor y no va a tener ninguna importancia y no va a ser tema de debate además. Doch die fehlenden Arbeitsplätze, das schwindende Ansehen der Regierung kosten Nerven. Zapatero und seine Mannschaft werden im 7. Jahr ihrer Regierung langsam dünnhäutig. Das geht so weit, dass dem Ministerpräsident kritische Nachfragen nach dem Ansehen Spaniens in der Welt gar nicht gefallen. Schließlich sind die Spanier seit dem 1. Januar Ratspräsidenten der EU. Man will sich der Welt von seiner besten Seite zeigen. Trotzdem war vorher schon einiges schiefgelaufen. Bei der Geldübergabe an somalische Piraten, die den baskischen Fischtrawler Alacrana samt Mannschaft entführt hatten, entkamen 4 Piraten mit dem Geld in einem Schnellboot unter den Augen der spanischen Marine. Ein zweiter Fall. Die Regierung protestierte erstmal nicht, als die Westsahara-Aktivistin Aminatou Haidar von marokkanischen Behörden ohne Pass in ein Flugzeug nach Lanzarote gesetzt wurde. Sie begann einen mehr als einmonatigen Hungerstreik auf dem Flughafen und konnte erst in ihr Land zurückkehren, nachdem unter anderem die Franzosen mit der marokkanischen Regierung gesprochen hatten. Spanien machte in der ganzen Angelegenheit eine schlechte Figur. Als ein Journalist in einer Pressekonferenz fragt, ob diese Geschichten nicht dem Ansehen Spaniens geschadet hätten, entgegnet der Ministerpräsident offensichtlich zornig Folgendes. Alguien piensa que porque hayan secuestrado a una pareja italiana. Aber hat denn die Entführung zweier Italiener Einfluss gehabt auf das Image Italiens in der Welt? Dann will der Journalist noch wissen, ja, aber was ist mit der Behandlung der ganzen Angelegenheit durch die Regierung? Guter Mann, die Behandlung der Regierung hat doch bewirkt, dass alle gesund und wohlbehalten aus der Sache rausgekommen sind und das auch noch in relativ kurzer Zeit. In un tiempo razonable. Mehr als einen Monat Hungerstreik bis zur Lösung des Problems, zum Beispiel von Aminatou Haidar, ist natürlich nicht wirklich eine kurze Zeit. Dabei liegen die wirklichen Probleme im Moment im Land selbst. Die Paro, die Arbeitslosigkeit, überschattet alles. Nach der letzten Umfrage haben 78% der Spanier Angst vor der Arbeitslosigkeit. Sie ist das Thema Nummer 1. Denn die Krisis, die Krise, sie ist allgegenwärtig, so wie bei diesem Mann. En crisis total porque tengo 3 hijos, se me ha cortado el paro. Ahora hasta dentro de 2 meses no puedo cobrar la ayuda, llevo un año parado. Das ist die totale Krise. Ich habe 3 Kinder und bekomme auch ein bisschen Unterstützung, aber ich bin entlassen worden. Das wird das Jahr der totalen Arbeitslosigkeit. Kein Wunder, dass die allermeisten, die bei der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo gewonnen hatten, erst einmal daran dachten, ihren Kontostand bei der Bank zu verbessern. No te soluciona la vida, pero pagar la hipoteca, pagar deudas. Die Hypothek bezahlen, Schulden abbezahlen, das will ich mit meinem Gewinn. Und fast scheint es so, als ob auch die El Gordo Glücksfee weiß, wie viel soziales Gewissen Spanien jetzt braucht. Ein großer Teil der 2,3 Milliarden Euro Gewinn, den die Lotterie jährlich über das Land ausschüttet, landete im Madrider Arbeiterviertel Getafe. Fast 205 Millionen Euro gingen dorthin. Der Mann von der Lottoannahmestelle freute sich für seine sonst eher weniger mit Geld gesegneten Kunden. Das ist doch eine große Freude, dass so viel Geld an Leute fließt, die sonst fast nichts haben, Arbeiter sind. Und in der Wirtschaftskrise ist es doch genau das, was wir als Hilfe gut gebrauchen können. Doch die Lottogewinne sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jeden Tag kommen Meldungen, wie sehr das Bruttosozialprodukt wieder abgenommen hat, wie sehr die Umsätze in der Baubranche gefallen sind, wie viel weniger Wohnungen gebaut wurden, wie hoch die Staatsverschuldung inzwischen ist. Vergangene Woche wurde bekannt, dass nahezu 20% der spanischen Bevölkerung mit weniger als 1.000 Euro im Monat auskommen müssen. Das spüren zum Beispiel auch die Madrider Wirte. Ausgehen und essen gehen, auch mit der Firma, eigentlich essentieller Bestandteil spanischer Lebensart, auch da wird inzwischen gespart. Natürlich wollen auch die Unternehmen nicht mehr so viel für ihre Mitarbeiter ausgeben. Und das bedeutet für uns, dass wir einfach ein bisschen flexibler sein müssen, sagt dieser Wirt, noch recht optimistisch. Und dann die Gesetze der Regierung. Die versucht mit Liberalisierungsmaßnahmen wie dem Ley Omnibus, dem Omnibusgesetz, Arbeitsplätze zu schaffen. In Zukunft sollen nach Artikel 21 dieses Gesetzes jeder Selbstständige eine Lizenz beantragen können, um in Autos Menschen von A nach B zu transportieren, sagen die Kritiker. Und eigentlich steht das auch so im Gesetz. Das bringt die Madrider Taxifahrer natürlich auf die Palme. Das, was die Regierung hier probiert, ist der Ruin für zehntausende Familien und nichts anderes, als am Schluss einen Taxiservice zu bekommen, wie wir ihn sonst nur aus afrikanischen Hauptstädten kennen. Doch die Regierung besänftigt. In dem Gesetz gehe es doch nur darum, die Situation der Reisebüros zu verbessern. Das ist doch alles nur ein Missverständnis. In dem famosen Artikel 21 des Ley Omnibus geht es doch darum, dass auch Reisebüros Autos ohne und mit Fahrer vermieten können. Mit den Taxis hat das doch alles nichts zu tun. Die Opposition indessen versucht, die Politik der Regierung anzuprangern. Wieso eigentlich ausgerechnet Spanien mit dem großen Tourismussektor das einzige Land ist, das die Mehrwertsteuer noch erhöhen will, statt sie zu senken? Das fragt sich Oppositionschef Mariano Rajoy. In Frankreich sinkt die Mehrwertsteuer für die Hotels und die Gastronomie auf 5,5%. In Griechenland sinkt die Mehrwertsteuer ja sogar in Deutschland. Und was machen wir? Mit einem Anteil des Bruttoinlandsprodukts von mehr als 10% durch den Tourismus erhöht die Regierung noch die Mehrwertsteuer. Das ist doch die völlig lächerliche und falsche Politik einer Regierung, die nicht verstanden hat, dass die Steuern zu erhöhen genau das Gegenteil von dem ist, was man jetzt tun sollte. Esa es la política disparatada, ridícula y absurda de un gobierno que no ha entendido que endeudarse y subir los impuestos es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Doch auch die Opposition ist schwach, zerrüttet von Korruptionsskandalen in den eigenen Reihen und mit einem Führungsproblem. Mariano Rajoy gilt als Segundon, als ewiger Zweiter. Die Volkspartei kann derzeit nur konkreten Gewinn daraus schlagen, dass Regierungschef Zapatero im Moment ausschließlich auf Europa verweist, um die Krise lösen zu können. Und die Mehrheit der Spanier sieht die Arbeit der Regierung inzwischen genauso kritisch wie die Opposition. Inzwischen führt die Partido Popular die Volkspartei mit 5% Vorsprung. Allerdings, Neuwahlen sind erst für 2012 angesetzt. Bis dahin kann noch viel passieren. Und es muss etwas passieren, denn die Krise trifft alle. Da ist es fast schon paradigmatisch, dass an Weihnachten Tausende von Südamerikanern, die zu ihren Familien fliegen wollten, auf dem Madrider Flughafen Barajas festsaßen, weil die Fluglinie Air Comet so pleite war, dass die geleasten Maschinen nicht mehr starten durften. Mit Sprechchören machten die Passagiere ihrem Unmut Luft. Sie wollten fliegen, schließlich hätten sie auch bezahlt. Wir haben doch bezahlt, wir sind so verzweifelt, sagt diese Frau. Das Verkehrsministerium mietete schließlich unter dem Druck der Öffentlichkeit Maschinen, sodass die meisten nach letztendlich 1 bis 2 Tagen Wartezeit doch noch nach Südamerika zu ihren Familien kamen. Das Pikante daran? Air Comet gehört dem Präsidenten des spanischen Arbeitgeberverbandes Díaz Ferran. Und der wandte sich auf einer Pressekonferenz wie ein Aal, nachdem er den mehr als 660 Angestellten der Fluglinie schon seit Monaten die Gehälter schuldete und Air Comet an Weihnachten dann komplett pleite war. No es una situación buena para nadie. Das ist keine schöne Situation für niemanden, auch nicht für mich. Aber wir wollen einfach mal hoffen, dass die Dinge in Zukunft besser werden. Kein Geld mehr zu haben, das ist in Spanien inzwischen schon fast der Normalfall. Und besonders hart trifft es die Einwanderer. Spanien war jahrelang nach den USA das größte Einwanderungsland der Welt. Jetzt aber gibt es große Probleme. Hier demonstrieren Leute, die sich in der spanischen Öffentlichkeit normalerweise nur zurückhaltend äußern. Migranten wie Dolores. Sie gehört mittlerweile zu den 120.000 Familien, die ihre Kredite schlecht oder gar nicht mehr bezahlen können. Gut die Hälfte von ihnen Einwanderer aus Südamerika oder dem Maghreb. Dolores hat in einer Reinigung gearbeitet und wurde entlassen. Ihr Traum vom Wohlstand in Spanien ist in der Krise zerplatzt, wie eine Seifenblase. Die Spanier haben wenigstens noch ihre Familie hinter sich. Sie haben Großeltern oder Eltern, die pensioniert sind, selbst ihre Wohnung abbezahlt haben und den Kindern oder Enkeln Geld leihen können, um den Schuldenberg abzubauen. Das habe ich nicht. Die Hypothek macht mir schlaflose Nächte. Dabei habe ich früher niemandem etwas geschuldet. Und ich bin doch in dieses Land gekommen, um mir etwas aufzubauen und nicht, um mich hier mit meinen Kindern auf der Straße wiederzufinden. Doch der öffentliche Druck von Migrantenverbänden hat gewirkt. Inzwischen bewegen sich zumindest einige der Banken. Sie verzichten darauf, den restlichen Kredit einzutreiben und schreiben das Darlehen ab. Das ändert aber nichts daran, dass die Migranten in Spanien die Krise im Moment am deutlichsten zu spüren bekommen. Während die Arbeitslosigkeit bei den Spaniern selbst um 25% gestiegen ist, waren es bei den Einwanderern und Migranten im letzten Jahr im selben Zeitraum fast 40%. Und ein Ende der Misere ist nicht abzusehen. Experten erwarten für das Jahr 2010 einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Noch einmal mehr als 500.000 Menschen könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Da hilft es auch nichts, dass viele Spanier einfach schwarz arbeiten, denn die Zahl der Versicherten in der staatlichen Sozialversicherung ist natürlich ebenfalls auf einem historischen Tief und das belastet den Staatshaushalt. Das Jahr 2010 wird also hart für die Spanier und für Spanien. Schwere Zeiten für Spanien. Mit diesem Beitrag von Daniel Sulzmann geht der Europa-Report auf B5 Aktuell zu Ende.